Juli, Verbindung wahrnehmen und den eigenen Weg in Verbindung gehen, sich selbst und anderen lauschen, eigene Macht annehmen. Stell dich auf deine Matte oder auf den Teppich. Ich stehe mitten in einem Netzwerk aus milliardenfachen Zusammenhängen, Wechselwirkungen und Verbindungen zur Welt. Berg mit Gleichgewichtsverlagerungen. Du stehst im parallelen Stand, deine Knie sind ganz leicht gebeugt, sodass du entspannt stehst. Deine Füße sind gut mit dem Boden verwurzelt. Spüre deine Zehen, Fußaußenkanten, die Fersen gut auf dem Boden. Unter dir erstreckt sich die riesige Erde, die dich trägt und dich anzieht. Nimm wahr, wer und was dich umgibt. Verlagere jetzt dein Gewicht mit langem Rücken auf deine Zehen. Geh also ein bisschen nach vorne. Wie weit kannst du deinen Körper nach vorne verlagern? Wann verlierst du das Gleichgewicht? Wann bist du zu weit vorne? Jetzt verlagere dein Gewicht auf die rechte Seite. Du neigst dich auf die rechte Seite. Was spürst du in den Füßen? Wo liegt dein Gewicht auf den Füßen auf? Bist du jetzt auf der rechten Seite mehr am rechten Fuß? Mehr Innenkante oder Außenkante? Jetzt bringst du dein Gewicht nach hinten, auf die Fersen. Wie weit kannst du nach hinten dein Gewicht verlagern? Welche Muskeln spannen sich an, wenn dein Gewicht auf den Fersen lastet? Dein ganzer Körper ist miteinander verbunden. Spannen sich Bauchmuskeln an oder bei den Beinen Muskeln? Wie du mit der Welt verbunden bist, so sind auch deine Körperteile miteinander verbunden. Verlagerst du bloß ein kleines bisschen dein Gewicht, aktivieren sich bestimmte Muskeln. Andere wiederum lassen los oder werden gedehnt. Beobachte dies jetzt. Jetzt kannst du dein Gewicht noch auf die linke Seite verlagern. Wie reagieren die Teile deines Körpers? Wo hast du das Gewicht jetzt auf deinen Füßen? Ist es mehr auf einem Fuß? Und wenn ja, wo auf diesem Fuß? Wo spannen sich deine Muskeln an? Jetzt kannst du dein Gewicht um dich kreisen lassen, nach vorne, zur Seite, nach hinten, zur anderen Seite. Du kannst dich in die Mitte zurückkommen. Beobachte, so wie in deinem Körper die Teile zusammenspielen, die Muskeln, Gelenke, was verändert sich? So spielen alle Wesen der Erde zusammen. Was umgibt dich außerhalb deines Körpers? Menschen, nimm wahr. Sind um dich Menschen, nimmst du Menschen wahr? Tiere, Bäume, andere Pflanzen, Häuser, Erde, Wasser. Was umgibt dich außerhalb deines Körpers? Weit über dir befindet sich die Erdatmosphäre, die dich, die Pflanzen, die Tiere, alles vor schädlichen Strahlen schützt und aber trotzdem das lebenswichtige Sonnenlicht durchlässt. Das Wetter, die Winde, die Meere, Tiere, Menschen sind mit unsichtbaren Fäden miteinander verbunden. Und du bist Teil von diesem großen Gewebe, das alles enthält und alles verbindet. Wir alle sind aufeinander angewiesen. Wir stehen alle in Verbindung. Wir stehen alle in einem Netzwerk aus milliardenfachen Zusammenhängen, Wechselwirkungen und Verbindungen. Spiel mit deiner Gewichtsverlagerung. Vorwärtsbeuge mit geradem Rücken. Atme ein, atme aus und beug leicht deine Knie. Atme ein, atme aus und zieh deine inneren Bauchmuskeln nach innen oben entlang deiner Wirbelsäule. Bring deine Hände mit geradem langen Rücken in Richtung Boden. Sind deine Füße noch mit dem Boden in gutem Kontakt, beug gut deine Knie, damit dein Rücken lang sein kann. Fächere deine Zehen gut auf dem Boden auf, damit du dich verwurzeln kannst und stabiler stehst. Wo spürst du Dehnung? Atme tief in den Bauch. Ich gehe meinen eigenen Weg und hinterlasse Spuren. Walk the dog. Herabschauender Hund mit bewegten Füßen. Beuge deine Knie tief und verankere deine Hände gut mit dem Boden. Spür deine ganzen Handflächen, deine Finger, Daumen, Wurzeln am Boden. Bring deine Beine nach hinten und komm in die Hundestreckung. Schiebe dein Gesäß nach hinten oben. Presse deine Hände fest in den Boden. Deine Knie sind gebeugt, dein Rücken ist gerade. Das ist das Wichtige. Du kannst vom Gefühl her mit dem Rücken einen Pferderücken machen, deinen Po nach hinten strecken, nach oben. Alle deine Finger sind breit aufgefächert. Besonders die Daumenwurzel drücken weiterhin in den Boden. Strecke und beuge abwechselnd deine Beine. So gehst du mit dem Hund spazieren. To walk the dog. Schiebe deine Fersen immer wieder Richtung Boden. Beuge und strecke auch deine Zehen gut. Atme ein, atme aus und aktiviere deine inneren Bauchmuskeln. Dein Rücken ist immer gerade. Atme gut weiter. Knete deine Füße im Hund. Bedenke, du kannst immer eine Pause einlegen. Du bist auf dieser Erde, um deinen eigenen Weg zu gehen. Hindernisse überquerst du dabei. Deine Beine beugen und strecken sich und auch deine Zehen sind aktiv. Zieh die Ferse Richtung Boden und dehne. Setze bewusst deine Zehen auf. Stell dir vor, du hinterlässt jetzt Fußabdrücke am Boden. Egal wie diese Fußabdrücke aussehen. Wie auch immer deine Fußabdrücke entstanden sind, du kannst auf jeden Zentimeter deiner Schritte stolz sein. Deine Schultern sind dabei entspannt. Zieh deine Schulterblätter aktiv auseinander. Du hast das Gefühl, mit den Schultern einen Katzenbuckel zu machen. Dein Nacken ist dabei entspannt. Du gehst jetzt deinen eigenen Weg, auf deine Weise, in deinem Tempo. Fest oder zart. Langsam oder schnell. Je größer und stärker wir als Menschen werden, desto mehr Aufgaben und Verantwortung können wir übernehmen. Was sind deine Aufgaben? Was ist deine Verantwortung? Nimm deine eigene Macht an. Du gehst jetzt deinen Weg und hinterlässt deine Spuren. Es ist mein Recht und meine Pflicht, stark und groß zu sein, um meinen Weg zu gehen. Vom herabschauenden Hund zum herabschauenden Hund auf den Unterarmen und zurück. Atme ein, bleib im Hund, atme aus, aktiviere deine inneren Bauchmuskeln und komm auf deine Unterarme. Halte deine Schulterblätter weiterhin auseinander. Du machst dabei einen Katzenbuckel. Wenn du magst, komme jetzt abwechselnd auf deine Hände wieder hoch in den Hund und dann mit der Ausatmung aktiviere deine Bauchmuskeln und kommst wieder auf deine Unterarme. Atme ein, atme aus, zieh deine inneren Bauchmuskeln nach innen oben und komm auf die Hände. Atme ein, atme aus und komm wieder auf die Unterarme. Wiederhole circa 4-mal. Es ist dein Recht und deine Pflicht, stark und groß zu sein und im Leben deinen eigenen Weg zu gehen. Das heißt auch, Pausen einzulegen, wenn dein Körper Pausen braucht. Und weiterzumachen, wenn es Zeit ist, weiterzumachen. Ich entfalte mich im Einklang mit der Welt. Gegrätschte Vorbeuge mit geradem Rücken und langen Armen halten. Komm in den parallelen Stand, spreize jetzt deine Beine weit auseinander, aber nur so weit, dass du weiterhin stabil stehst. Fokussiere auf deine Fußaußenkanten, die sind stark mit dem Boden verbunden. Leg deine Hände seitlich an deine Hüften. Die Außenkanten deiner Füße richten sich gerade nach vorne zueinander parallel. Deine Zehen sind weit gespreizt, deine Füße so aktiv. Erde deine Außenkanten der Füße und deine Fersen. Hebe sanft deine Kniescheiben, zieh sie also leicht nach oben. Dein Steißbein schaut nach unten, aktiviere deine inneren Bauchmuskeln, zieh sie also nach innen oben. Dein Brustbein ist lang, atme ein, atme aus, zieh deine inneren Bauchmuskeln nach innen oben, beuge dich mit deinen Hüftgelenken jetzt nach vorne. Dein Rücken bleibt lang, nach vorne, unten. Deine Arme strecken sich mit nach vorne. Deine Knie dürfen sich dabei leicht beugen. Dein Rücken bleibt lang und ist in etwa parallel zum Boden. Deine Rückenmuskeln sind auch aktiv. Sie müssen dich halten. Wie auch deine Bauchmuskeln. Deine Arme streckst du jetzt lang nach vorne. Bis in die Fingerspitzen bist du aktiv. Wenn du magst, können deine Hände aber auch bei deiner Hüfte bleiben. Halte dein Gewicht mit den Rückenmuskeln und den inneren Bauchmuskeln. Spreize deine Zehen weiter, erde dich. Du machst dich lang, dein Rücken ist lang, dein Nacken ist lang und wenn deine Arme vorne sind, sind auch deine Arme lang. Du bleibst dabei achtsam. Atme ein und länge dich. Atme aus und aktiviere deine inneren Bauchmuskeln. Entfalte dich nach deinem Tempo und deiner Kraft. So bleibst du im Einklang. Schau, wie weit du deine Knie beugen möchtest und wo du deine Arme möchtest. Atme ruhig. Dein Gesicht ist entspannt. Vielleicht lächelst du. Halte. Du entfaltest dich im Einklang mit dir und der Welt. Ich höre, was ich selbst brauche und lausche, was andere sagen. Gespreizte Vorbeuge mit entspannten Rücken. Atme ein, streck dich lang, atme aus, beuge deine Knie. Jetzt kommen deine Fingerspitzen Richtung Boden. Die Muskeln und deine Wirbelsäule dürfen loslassen, du darfst jetzt hängen. Beuge dabei deine Knie, soweit du sie beugen möchtest. Wie weit musst du sie beugen, damit es sich gut anfühlt? Achte auf die Fußaußenkanten. Sie drücken in den Boden, die Zehen sind gespreizt, vielleicht berühren deine Fingerspitzen oder auch deine Hände oder Ellbogen den Boden. Sei achtsam mit dir. Lausche deinem Körper. Welche Hinweise gibt er dir? Was sagen deine Beine? Was sagen dir deine Knie, dein Rücken? Reagiere langsam und sanft. Vertraue, was dir dein Körper sagt. Und folge ihm. Bringe deine Füße wieder Schritt für Schritt langsam zurück in die Mitte und komm mit geradem Rücken in den Stand zurück nach oben. Spür nach, lausche dir. Wenn du magst, schließe für einen Moment dabei die Augen. Ich nehme meine Macht an und gehe meinen Weg. Durch den Raum gehen. Du stehst parallel auf dem Boden und atmest tief ein und aus. Spüre, wie deine Bauchdecke sich durch deine Atmung hebt. Und spüre auch die Verbindung zur Erde durch deine Füße. Sag dir innerlich, Ich bin auf dieser Erde, um meinen eigenen Weg zu gehen. Die Erde trägt mich. Der Himmel schützt mich. Nichts hält mich mehr. Hindernisse überquere ich. Ich gehe jetzt meinen Weg und hinterlasse meine Spuren. Ich bin auf dieser Erde, um meinen eigenen Weg zu gehen. Die Erde trägt mich, der Himmel schützt mich. Nichts hält mich mehr. Hindernisse überquere ich. Ich gehe jetzt meinen Weg und hinterlasse meine Spuren. Atme ein, atme aus und mache den ersten Schritt. Egal in welche Richtung, gehe los, nehme einen Schritt nach dem anderen. Schritt für Schritt verlagerst du dein Gewicht. Setze jeden Schritt bewusst auf den Boden. Spüre, stelle dir vor, wie du Fußspuren hinterlässt, als ob du barfuß im Matsch durch den Wald gehst. Genieß deine Schritte, genieß deine Fußspuren im Matsch im Wald. Bleib nicht stehen, geh immer weiter. Du kannst dabei auch verspielt sein. Die Richtung wechseln, vielleicht tanzen, hüpfen, laufen, rennen oder auch einfach gehen. Zur Seite, nach vor, wie du magst. Gehe, gehe bis zu deinem persönlichen Ende. Wo auch immer das ist, gehe und bleib irgendwann, wenn es für dich passt, stehen. Wenn es für dich Zeit ist, stehen zu bleiben. Bleib jetzt bitte stehen und blicke zurück. Stell dir deine Fußabdrücke hinter dir vor. Welche Abdrücke hast du im Matsch, als du durch den Wald gingst, hinterlassen? Es sind deine Abdrücke, die du hinterlassen hast. Es sind deine. Erinnere dich im Alltag daran. Und erinnere dich, von unten bist du getragen, von oben bist du beschützt, um genau das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Und erinnere dich auch daran, dass du dazugehörst.